Spatzenpfeifen ist schon von allen Dächern. Die Comic-Plantage brennt. Was? Nicht die Plantage, nur die Sklavenbaracke. Aber der Mr. Comic lässt nach seiner Tochter suchen. Überall sind Späher in der Stadt. Wir müssen fort von hier. Und zwar schleunigst. Ich kenne einen unterirdischen Gang. Da kommt ihr direkt am Hafen heraus. Ein alter Schmugglerweg. Danke. Danke. Ihr rettet uns. Sobald es uns möglich ist, werden wir uns erkenntlich zeigen. Hört auf zu quatschen, Kinder. Hey, kommt! Ist sie hier? Entkomme! Es gibt Geschichten, die sind wahr und doch so unglaublich, dass sie wie ausgedacht klingen. Abenteuer aus längst vergangenen Zeiten, die einen beim Zuhören den Atem stocken lassen. Auf Piraten stecht in See, flügt im Sturme das Meer. Das Segel schlägt von Luft nach Lee. Der Wind treibt uns vor sich her. Solch eine wahre Geschichte will ich euch erzählen. Die Geschichte einer Frau, die mit dem Teufel geritten ist und die im Jahre unseres Herrn 1720 ein Leben gelebt hat, von dem viele von uns nur träumen können. Eine Frau, die wild war und mutig und frei, die sich um Regeln nicht geschert hat, deren Grenze einzig und allein der Horizont war und deren Leben so ungeheuerlich, dass wir noch heute ihren Namen kennen. Anne Bonny, die Piratin. Los, weiter, hier entlang. Folge 3, die Republik der Gesetzlosen. Nehmt eine Fackel. Nein, hier links, links. Nein, das andere links. Es ist nicht mehr weit. Gleich sind wir da. Und dann? Wie geht es weiter? Wo ankert dein Schiff? Mein Schiff? Ich bin zuletzt unter der Flagge eines Kollegen gefahren. Quasi als erster Steuermann. Was? Ich dachte, du nennst dich Captain James Bonny. Ja, natürlich, aber... Ach, das ist kompliziert. Und wie kommen wir dann hier weg? Das ist kein Problem. Mit meinen Kontakten und deinen Goldstücken. Ja. Da vorne! Seht ihr? Das Licht! Wir sind gleich da. Danke, Candace. Von hier kommen wir allein weiter. Geh zurück, kümmere dich um deine Mädchen. Und lenk die Speer auf eine falsche Spur. Sag, ich sei nach Norden geritten. Ja, ist gut. Leb wohl, Candace. Leb wohl und danke. Komm, James, wir müssen weiter. James! Was ist denn noch? Du weißt, dass sie auch dich suchen. Vergiss das nicht. Auch wenn dir der Rotschopf den Kopf verdreht hat. James, jetzt komm endlich. Ich weiß, Candace. Ich weiß. Gib auf dich Acht, James! Ja, erkläre ich euch hiermit zu Mann und Frau. So, ihr dürft die Braut nun küssen. Ja, darauf freue ich mich schon die ganze Zeit. Oh. Jo, Glückwunsch. Aber warte, ganz kurz. Ich meine, hat das wirklich Bestand? Auch ohne Pfaffen? Captain Jones? Sir. Ja. Ihr seid doch Bürger der Krone, des British Empire, nicht wahr? Von Geburt an und bis zu meinem Tode. So wahr mir Gott helfe. Dies hier ist euer Schiff, dessen Kapitän ihr euch nennt. Ei! Ja, dann besteht kein Zweifel. Englands Gesetze sind eindeutig. Wir sind vermählt, James Bonny. Anne Bonny. Meine Anne Bonny. Lass ich das junge Glück mal alleine, nicht? Ihr könnt die Kajüte haben für... So viel Privatsphäre hätte ich mir auf diesem Kani gar nicht zu wünschen gewagt. Oh, James. Du wolltest im Hafen von Charlestown eine Kontakte spielen lassen. Wir können nur froh sein, dass dieser Fischer uns mitgenommen hat. Also hör auf, dich zu beschweren und küss mich. Du hast so recht, Anne. Oh, okay. Ich pack dich jetzt über die Schwelle dieser Kajüte. Und dann... Oh, Entschuldigung. Dann werde ich dich dort drin verwöhnen, wie es sich für einen Ehemann gehört. And Bunny, das. Lass dich um. Das war unglaublich. Du überraschst mich immer wieder. Oh, gut. Na los, zieh dich an. Wir müssten bald da sein. Du hast recht. Du hast vollkommen recht. Wir sollten wirklich so schnell wie möglich den Hafen ansteuern. Und von dort auf ein größeres Schiff. Oder wir schlagen uns über Land weiter. Nassau, James. Wir sind bald in Nassau. Nassau? Nassau? Wieso denn Nassau? Ich dachte, wir segeln nach Norden und... James, mir musst du nichts vormachen. Ich weiß, dass du kein ehrbarer Kaufmann bist. Ich weiß, wer du wirklich bist. Und ich liebe dich dafür. Ich will Teil deines Lebens sein. Und wo könntest du mehr das ausleben, was du wirklich bist, als in Nassau, der Piratenrepublik? Wir sind da. Na los, komm. Wirklich hier. Nassau. Da vorne, schau nur. Häuser, eine Taverne, eine ganze Stadt. Bitte, Anne, lass uns zusehen, dass wir hier wegkommen, solange es noch dunkel ist. Glaub mir, das ist hier kein Ort für dich. Und die Hauptsache ist doch, dass wir nicht mehr in Charlestown sind. Wir könnten weiterreisen bitte, nach... James, zeig mir deine Welt. Ich will alles wissen, alles. Lass nichts aus. Anne, bitte, bitte, wir sollten unten zuerst etwas essen. Ja, du hast völlig recht. Oh, ich sterbe Hunger. Na, lass uns dort einkehren. Nee, nicht dort. Ja, ich habe lang genug gewartet, jetzt komm. Anne, warte mal. Oh, verdammt. Cheers! Cheers! Cheers! Freunde, hoch die Tassen! Meine Güte, hier drin ist es ja noch dunkler als draußen. Und es stinkt. Ja, wirklich, kein schöner Ort. Gar kein schöner Ort. Komm, wir finden bestimmt auch woanders ein Versteck, oder? Bonnie. Oh, shit. James, Bonnie? Ah. Hey, Maggie. Scheiße, Bonnie. Du solltest nicht hier sein. Ja, absolut. Du hast vollkommen recht. Wir sind auch schon weg. Wir waren nie hier. Was? Wieso? Ist diese Frau? Und warum soll... Keine Zeit. Komm, wir gehen. Ihr geht nirgendwo hin. An Sie an. James Bonney ist wieder in Nassau. Du musst noch dümmer sein, als ich dachte, dass du dich hierher traust. Eric, lass mich erklären. Das ist sicherlich nur ein Missverständnis. Das glaube ich nicht. Doch. Ich weiß nämlich nicht, wie man das, was du getan hast, missverstehen kann. Ja, zugegeben. Ich kann verstehen, dass du wütend bist. Aber wenn du uns gehen lässt, dann verspreche ich dir, du kommst hier nicht lebend raus, Bonnie. Aus dem Weg. Sofort. Und du bist? Anne Bonnie. Hört, Männer! James Bonney, der alte Hurenbock, hat geheiratet. Ich möchte nicht wehtun müssen. Also geh aus dem Weg und lass uns ziehen. Oh. Hör zu, Bluthaar. Deinen Mut und deinen hübschen Arsch hat diese Missgeburt da gar nicht verdient. Also nimm jetzt die Pistole herunter, tritt zur Seite und lass uns Männer das klären. Nein, du trittst zur Seite jetzt. Männer, ich habe sie gewarnt. Aber wer nicht hören will... Ja. Oh. Wir müssen hier weg, bevor der irgendwie Eric, an... Mein Ohr! Hier liegt dein Ohr! Schlampe hat mir das Ohr abgeschossen! Vielleicht hörst du ja jetzt besser, wenn man dir was sagt. Also, ich aus dem dich Weg. Um. Ich schneide dir die Kehle durch und... Schluss jetzt! Oh nein. Charles Wayne. Heilige Mutter Gottes, steh mir bei. James Bonney. Der Hure, die dich in die Welt geschissen hat, hätte man das Loch zunähen sollen, weil sie Ungeziefer in die Welt gesetzt hat. Eine kleine, dreckige Wanze, die nachts über das Kopfkissen des Governors krabbelt und ihm Geheimnisse ins Ohr flüstert. Über seine alten Freunde. Was? Wieso? James würde doch niemals... Halt's Maul, Weib! Nimm mir nur einen Grund, Bonnie. Warum ich nicht abdrücken und dir deinen verfluchten Schädel wegpusten sollte. Oh. Siehst du? Mir fällt auch keiner ein. Weil's zu schade um die Kugel ist. Ja. Jack Rackham! Calico Jack! Du Hundesohn! Auch wieder in der Stadt! Zu Diensten! Ja, Nassau ist meine einzige große Liebe. Das weißt du doch. Ja, aber diese Hure musst du mit uns allen teilen. Gut, dass du zurück bist, Jack. Ich hatte schon befürchtet, du würdest mit Davy Jones um die Wette saufen. Noch nicht, alter Freund. Noch nicht. Aber dass heute noch gesoffen wird, das steht fest. Die nächste Runde geht auf mich. Guck sie dir an. Kaum wirfst du ihnen ein paar Goldstücke hin, ist der Verrat vergessen. Sie sind glücklich, solange sie nur saufen, spielen und herumhuren können. Lass Gnade walten. Hey. Oh. Cheers, Männer! Nun zu dir, James Bonney. Wegen dir mussten gute Männer sterben. Aufgeknüpft an des Governors Galgen. Ein Tod, den ich niemandem wünsche. Nur dich würde ich allzu gerne dort tanzen sehen. Oder, nein, viel lieber noch würde ich dich in deiner eigenen Pisse ersäufen. Und dir dann dein abtrünniges Herz und die mitteilsame Zunge herausschneiden und beides an meinen Fockmast nageln. Aber du hast Glück. Ich habe nicht vergessen, was du einst für mich getan hast. Jetzt sind wir quitt, Bonnie. Aber sei dir über eines gewiss. Das nächste Mal, dass einer von uns deine hässliche Visage sieht, rettet dich niemand mehr. Niemand. Nicht der Teufel und der Herrgott erst recht nicht. Hast du verstanden? Ja. Ja, verstanden. Dann verpiss dich! Und lass dich nie wieder in Nassau blicken! Nie wieder, Jack, nie wieder. Ich schwör's. Komm, Anne, komm. So was Blödes. Der Hahn meiner Pistole ist immer noch gespannt. Hey, du da! Du hast vorhin beim Würfeln betrogen. Hey, ich wollte doch nur... Halt's Maul! Lauf, Anne, lauf! Wir verstecken uns erstmal bei der einäugigen Hawkins. Was war das da eben? Wieso müssen wir uns verstecken? Und wer ist die einäugige? Richtig, komm! Oh, Kindchen, du bist ja immer noch bleich wie die Wand. Hier, trink das. Das treibt dir den Schrecken aus den Gliedern. Ach, dass du sie auch mit nach Nassau bringen musstest, James. dass du überhaupt zurückgekommen bist. War nicht meine Idee. So, Ann. Ich hoffe, du hast jetzt verstanden, dass wir hier keine Zukunft haben. Wir müssen Nassau so schnell wie möglich verlassen. Vor allem habe ich eins verstanden. Du hast deine Kameraden verraten. Du bist ein Spitzel des Governors, der ihm verrät, wo er Piraten fangen kann, die dann gehängt werden? James! Ich stand vor der Wahl, selbst am Strick zu tanzen. Was hätte ich denn tun sollen? Das fragst du noch? Gott, ich verachte dich. Oh, nun mal sachte, Kindchen. Ich habe zwar nur ein Auge, aber damit sehe ich ziemlich gut. Und zwar, dass vor mir eine Tochter aus hohem Hause steht, die noch nie um ihr eigenes Leben fürchten musste. Aber ich bin bereit dazu. Ich bin bereit dazu. An deiner Seite, James, wollte ich alles durchstehen, bis dass der Tod uns scheidet. Aber für einen Mann ohne Prinzipien kann ich nicht... Du hast doch keine Ahnung, wovon du da redest. Nur der Rum macht dich jetzt so mutig. Und wenn du es mit der Wahrheit so genau nimmst, Kindchen, dann erklär uns doch mal, was das für Neuigkeiten aus Charlestown sind. Was meint ihr? Wovon sprecht ihr? Naja, ein Gerücht macht die Runde. Von der brennenden Cormac-Plantage. Es war nicht die Plantage, es war die Sklavenbaracke. Ja, und davon, dass William Cormac seine Tochter offiziell enterbt hat. Was? Enterbt? Nicht, dass es da noch viel zu erben gäbe. Außer rauchenden Trümmern. Dein Vater hat dich enterbt? Sein einziges Kind? Doch ohnehin andere Pläne, James. Eine Handbreit Wasser unterm Kiel, Wind in den Haaren, Salz auf den Lippen. Nur wir beide. Und vor uns der Horizont. Es sollte doch unsere Zukunft sein. Oder nicht? Du wolltest doch nicht ernsthaft die Farm meines Vaters übernehmen. Oder hast du nur deswegen unserer Heirat zugestimmt? Weil du an die Plantage gelangen wolltest? Du hast doch keine Ahnung, was ich will. Was ich mir für mein weiteres Leben wünsche. Und dass dieses Piratenleben, das du so vollkommen verherrlichst, in Wahrheit nur Qual und Schmerz und Tod ist. Charles Vane und Jack Rackham würden niemals... Du kennst sie nicht. Und wir kennen uns nicht. Das war doch alles nur ein großes Missverständnis. James... Wo willst du hin? Weg! Weg aus Nassau! Komm mit mir! Dann lass es bleiben! Ja! Lauf nur weg, du Hund! Und komm mir nie wieder unter die Augen! Schenk mir nach. Kindchen, Kindchen. Glaub mir, James siehst du nie wieder. Sein Glück. Weil ich ihn sonst... Ja, ich hab schon gehört, dass du kämpfen kannst. Das wird auch nötig sein, wenn du in Nassau bleiben willst. Du willst doch in Nassau bleiben. Kannst erst mal hier bleiben, wenn du willst, aber mach dich nützlich. Du kannst lesen, schreiben. Gut, dann kannst du mir im Warenhaus helfen und beim Verleih und Geld eintreiben. Denn egal, mit wie viel Gold sie zurück nach Nassau kommen, nach ein paar Tagen brauchen die Hurenböcke schon wieder mehr, immer mehr. Mehr Rum, mehr Mädchen, mehr, mehr, mehr. Ja, oder... Du machst die Beine breit wie die anderen Mädchen hier. Ganz wie du willst. Hast dir das anders vorgestellt, oder? Noch kannst du gehen, Kindchen. Ich bleibe. Na dann, willkommen in Nassau. Thank you. 13, 14, 15. Da fehlen noch 5 Goldstücke, Sean. Ich weiß, Anne, aber die gewinne ich heute Abend beim Würfelspiel. Ah ja. Also, wenn du mir noch mal 5 Goldstücke leihen könntest für den Einsatz. Sean Delaney. 5 Goldstücke hast du bereits versoffen, noch bevor der erste Würfel überhaupt rollt. Nee. Ich fahre morgen wieder raus. Ich bin erster Steuermann unter Captain Jennings. Und wenn ich wiederkomme, dann... Ja, genau. Wenn du wiederkommst. Immer nur Ausreden, Sean. Du verdröstest mich seit Monaten. Aber damit ist jetzt Schluss. Zieh deine Hose aus. Was? Zieh deine Hose aus. Aber... 5 Goldstücke gegen deine Hose als Pfand. Besser, du gewinnst heute Abend beim Würfeln, Sean Delaney. Weil du nämlich sonst ohne Hose auf Kaperfahrt gehen musst. Bonnie, das ist nur fair. 1, 2, 3, 4, 5. Viel Glück, Sean. Du weißt, ich mach keine Scherze. Wenn du mir morgen früh nicht 10 Goldstücke bringst, hisse ich deine Hose am Fahnenmast. Und deine Eier gleich dazu. Ei, verstanden, Anne. Anne Bonny, hast dich ja gut bei uns eingelebt im letzten Jahr. Hätte nie gedacht, dass du überhaupt so lange durchhältst. Ich werde oft unterschätzt. Hier, euer Geld. Die Ausstände sind notiert. Morgen früh sollte die Summe vollständig sein. Gute Arbeit. Ja, dann sage ich mich für heute aus euren Diensten los. Nur zu, Anne. Nur zu. Genieß Nassau. Das tue ich. Wer hätte das gedacht, ha? Ein knappes Jahr und schon ist sie wirklich eine von uns. Nun ja, nicht ganz. Die kann sich aussuchen, wer zu in die Kiste darf. Eigentlich nur ein einziger. Der dafür aber ziemlich oft. Jack Rackham. Der schöne Calico-Jack. Ach, was steht ihr da rum und kichert? Auf eure Zimmer! Die Jackdaw ist gerade eingelaufen. Da gibt es für euch genug zu tun. Bonnie wüsste, was ich seit Monaten mit seiner Frau anstelle. Ach, der ist bestimmt längst tot. Ja, hier gibt es nur noch dich und mich. Also, küss mich, Anne Bonnie. Einen Tag so mit dir im Bett liegen. Das tun wir doch. Also wenn ich nicht gerade für die einäugige Hawkins Geld eintreibe. Das ist schöner als dieses selbstbestimmte Leben, das wir leben. Höchstens ein Leben auf See. Nur der Horizont als Grenze. Ja? Was ist denn, Jack? Wir laufen übermorgen wieder aus. Was? Ja, ich bin Quartermaster auf der Raider. Unter Captain Charles Vane? Yep. Der Mann ist wahnsinnig, Jack. Vollkommen unberechenbar, wie ein tollwütiger Hund. Ja, ich weiß. Erst gestern hat er wieder einen Mann beim Würfeln erschossen. Einfach so. Innerhalb von Sekunden kippt seine Stimmung. Eben noch ist er dein bester Freund, gibt dir einen Rum nach dem nächsten aus und im nächsten Moment schlitzt er dir die Kehle auf. Ja. Ja. Ja, zugegeben, er ist manchmal ein bisschen impulsiv. Das Leben an Land, das bekommt ihm einfach nicht. Aber er ist ein guter Captain. Er macht seine Crew reich. Aber ihr werdet wieder ewig draußen sein. Monatelang. Falls ihr überhaupt zurückkommt. Die Krone rüstet auf, man hört es überall. King George will der Piraterie in der Karibik den Garaus machen. Jack, die Royal Navy hat euch den Krieg erklärt. Ihr werdet in Kämpfe verwickelt werden mit der britischen Marine. Kämpfe auf Leben und Tod. Baby? Ja? Am Ende wartet doch auf uns alle nur der Tod. Ja, aber ob am Ende eines Galgenstricks oder ehrbar im Kampf, das liegt doch in unserer Hand. Dir, mein Herz, wünsche ich den friedlichsten aller Tode. In einem Bett wie diesem hier, alt und grau, umgeben von deinen Kindern und Kindeskindern, friedlich einschlafend. Natürlich noch nicht jetzt. Herrgott, du klingst ja fast neidisch. Naja. Ein Tod im Bett wünscht sich vielleicht James Bonny, aber doch nicht du, doch nicht wir. Also jetzt gerade, da wünsche ich mir nie wieder aus diesem Bett aufstehen zu müssen. Hier ist es warm und trocken. Du liegst in meinem Arm. Wir sind sicher und die Welt ist uns genug. Ab morgen regiert wieder Charles Wayne mein Leben, dieser tollwütige Hund. Hey, Anne, was ist mit dir? Warum die Tränen? Ich komm doch wieder zurück. Ich schwöre es. Bei allem, was mir heilig ist. Ja, Davy Jones muss sich jemand anderen für sein nasses Grab suchen. Jack. Hm? Ich will mitkommen. Hä? Was? Ich will mitkommen. Auf die Raider. Zusammen mit dir. Also, nichts wünsche ich mir lieber, mein Herz. Ja. Aber du weißt, dass das nicht geht. Ja. Frauen bringen unter ihren Röcken nur das Unglück mit an Bord. Ja, so ist es. So halten wir Seeleute das schon seit Ewigkeiten, egal ob Kaufmann, Soldat oder Pirat. Und was ist, wenn gar kein Rock an Bord kommt? Hä? Wie meinst du das? Na, eine Frau in Hosen. Was? Du meinst, als Mann verkleidet? Ja. Anne. Ich kann die Haare an den Kopf flechten und einen Bandana tragen, also so wie viele von euch auch. Und die Brust binde ich ab, so dass man sie nicht sieht. Anne, und wenn das auffliegt, dann lässt man dich die Planke laufen. Oder noch schlimmer, Kiel holen. Das überlebst du nicht. Dann ist der friedliche Tod im Bett nur noch eine Wunschvorstellung. Dann darf es eben nicht auffliegen. Ich war schon häufiger als Andrew unterwegs und nie ist jemand was aufgefallen. Ja, aber nicht eingesperrt an Bord eines Schiffes? Wochenlang nichts als Wasser um dich herum? Und 80 geile Kerle? Jack, es ist mein Risiko und ich bin gewillt, es einzugehen. Aber warum? Weil ich auch hinaus will aufs Meer. Ein Leben leben, wie ich es will. Selbstbestimmt. Frei. Deswegen bin ich doch vor einem Jahr mit James überhaupt nach Nassau gekommen. Weil ich dachte, dass hier mehr möglich ist für jemand mit großen Träumen. Aber jetzt habe ich wirklich lang genug gewartet. Ich will endlich mehr. Bitte, Jack, versteh mich doch. Anne, du weißt nicht, in welche Gefahr du dich begibst. Ich denke ja auch an dich. Jack, willst du die nächsten Monate wirklich auf das hier verzichten? Nein. Jack Rackham, dein Körper spricht eine eindeutige Sprache. Oh, du hast recht. Ah. Verdammt, dann soll mich doch der Teufel holen. Bonnie, ich will nicht mehr ohne dich sein. Keinen einzigen Tag. Oh Gott, ich bin verrückt nach dir. Thank you. zum Teufel? Wieso das denn? Warum bin ich denn auf einmal nicht mehr gut genug? Herrgott noch mal, du fährst doch trotzdem mit, Billy. Kein Grund, sich zu aufzuregen. Aber wieso kommst du dann mit deinem neuen Koch an? Mensch, weil der hier wirklich kochen kann. Hä? Dein Fraß hat uns das letzte Mal beinahe mehr Männer gekostet, als die Scharmütze mit der Royal Navy. Das mit dem Brechdurchfall, das war nur ein einziges Mal. Und da war das Wasser faul. Wenn du in deiner Funktion als Quartermaster bessere Vorräte besorgt hättest... Ich in meiner Funktion als Quartermaster habe diesmal sogar einen besseren Koch besorgt. Ein Hoch auf mich! Da steht man monatelang in der Kombüse. Und dann ist das der Dank? Dann kocht doch euren Scheiß alleine. Was soll das Geheule? Ein Gejammer ist über den halben Hafen zu hören, Kelly. Mein Captain! Der Quartermaster hat gegen jede Absprache... Wenn du nicht willst, dass ich dir deine Zunge rausschneide, redest du ab sofort nur noch, wenn du was gefragt wirst. Verstanden? Hi, Captain. Also, Bill, warum das Geheule? Kann es sein, dass du Angst hast? Angst davor, den Platz am Kochtopf gegen einen Platz an den Kanonen einzutauschen? Was? Nein? Nein, nein, natürlich nicht. Sicher? Sonst setz lieber keinen Fuß auf mein Schiff. Also überleg es dir gut. Überlegt es euch alle gut. Ich kann euch reich machen, Männer. Aber nur, wenn ihr mir bis in die Hölle folgt. Ei! Ei! Und jetzt geh mir aus den Augen, Billy. Ei, Captain. Wayne? Darf ich dir unseren neuen Smoothie vorstellen? Das ist Andrew. Andrew? Ja, Andrew Bon... Nett. Andrew Bonnet. Bonnet? Verwandt mit Steedy Bonnet? Hm? Steedy Bonnet? Oh, guter Mann. Ein wirklich guter Mann. Wer hätte das gedacht? Ein reicher Zuckerrohrplantagenbesitzer, der sich eines Tages ein Schiff kauft, seine Sklaven freilässt und sie als Crew anheuert. Und dann losfährt, kapert und das alles nur, um von seiner Frau zu fliehen, der alten Xantippe. Ein Mann, der Pirat wird, um seiner alten zu entkommen, das muss man sich mal vorstellen. Fährt zusammen mit Blackbeard, dem alten Kehlenschlitzer. Ja, das ist ein gutes Gespann, sehr gutes Gespann. Also... Nicht verwandt? Mhm. Ja, ist ja egal, ob verwandt oder nicht. Das ist ein großer Name, den du da trägst, Andrew Bonnet. Also mach ihm keine Schande. Mhm. Jake, was ist mit dem? Kann der nicht sprechen? Doch, nur ungern. Äußerst ungern. Wie angenehm! Hör zu, Andrew. Koch ordentlich. Meine Männer brauchen Kraft und ein ausgeglichenes Gemüt. Wochenlang auf See, da kann einen schon mal die Gemütsruhe verlassen. Wenn sogar hier an Land der Verstand kippen kann. Charles, wovon redest du? Sean Delaney. Lief den ganzen Tag ohne Hosen durch Nassau. Brabbelte irgendwas von Gold gegen Hose. Völlig irre, wie ein tollwütiger Hund. Hab ihn von seinem Leiden erlöst. Oh nein. Andrew Bonnet. Die Stimme noch immer so hoch wie ein Mädchen. Ja. Wie gesagt, ein Jungspund. Glück für uns. Ein verfilzter Bart weniger. Na, früh übt sich. Wir werden schon einen Mann aus dir machen, was, Männer? Ei, ei, ei, ei. Ist das deine erste Kaperfahrt, Andrew Bonnet? Mhm. Bist du seefest? Wenn du kotzt, schmeiß ich dich eigenhändig über Bord. Verstanden? Mhm. Kannst du mit einem Entermesser umgehen? Mit einer Pistole? Einer Muskete? Mhm. Gut. Denn du versteckst dich nicht hinter deinen Kochtöpfen, wenn jedermann an Deck gebraucht wird. Wenn die Kugeln fliegen und das Blut bis zu den Knöcheln steht. Verstanden? Mhm. Und wenn die Raider dich braucht, will ich dich in der Takelage sehen. Segel flicken, Taue straffen, egal wie laut der Sturm brüllt und wie sehr das Schiff schwankt. Verstanden? Und du kennst den Code? Ja, unseren Kodex. Ja, der Kodex. Unser Kodex. Also, der Kapitän wird gewählt und kann auch wieder abgesetzt werden. Allerdings nicht während der Kampfhandlung. Da schuldet ihm die Crew unbedingten Gehorsam. Zudem wird an Bord nicht geprügelt, nicht gestritten. Keiner bestiehlt einen Kameraden. Niemand betrügt, lügt oder verheimlicht etwas. Die Beute wird fair nach Rang aufgeteilt. Für besondere Leistungen gibt es Zulagen. Und je nachdem, was für Verletzungen du im Kampf davonträgst, bekommst du eine Kompensation. Das ist alles wirklich genau geregelt. Also, erst du unseren Kodex, Andrew Bonnet. Wie war das? Na dann, willkommen in der Crew von Charles Vane. Morgen früh segeln wir los. Ei! Na geht doch. Das war die dritte Folge meiner Lebensgeschichte Anne Bonny, die Piratin. Und sie ist noch lange nicht zu Ende. Keine Sorge, ich spoiler nicht, aber es wird noch wild. Bleibt dran, den Hörspiel-Podcast gibt's überall, wo es Podcasts gibt. Wo Bewertungen möglich sind, freue ich mich, wenn ihr eine dalasst. Und unter piratin@wdr.de könnt ihr mir gerne direkt schreiben, was ihr über meine Geschichte oder unsere Serie denkt. Frei für immer, eure Anne Bonny.